deinem Jahr und deinem Tag. Überlege ich, wie ich's dir sag. Mit einer Karte, einem Paket, als Clown, der vor deinem Fenster steht, einem Gemälde nach was Haus, Kommuniqué versteckt in einem Blumenstrauß. Du ziehst mich in deinen Bann. Und ich frag mich, wie stelle ich's an? Singen, tanzen, jodeln, Todeschein, bring ich dich zum Lachen oder zum Weinen, dich dein Roman, ein Bild oder ein Buch, ein Song, ein Denkmal oder ein Papstbesuch. Ob ich's dir sag oder dich frag, behaupte, dass ich's eigentlich gar nicht mag. Mit roten Rosen gesteckt in den Schnee, in einem Boot abends auf dem See, umschlungen unter einem Wasserfall, nachts am Strand an der Nordsee, im Schatten einer Windmühle. Spiel mit dem Gedanken, dass ich's verschweig. Hab so sehr Angst, dass ich's vergeig. Bin lieber still und lass dich in Ruhe. Schau dich nur an, dir beim Schlafen zu. Träum davon, mit dir vereint zu sein. Dein Atem streichelt mich und ich schlaf ein. Es wird morgen und ich fass Mut. Deck dich noch einmal ganz sanft zu. Dein Schlaf so vollkommen friedlich und schlicht. Ich streiche dir zärtlich übers Gesicht. Du machst die Augen auf und siehst mich. Lächelst mich an und du küsst mich. Ich liebe dich.